Schön. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich stelle mich kurz vor. Also ich bin Dr. Kurt, der diensthabende Arzt auf dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen, wenn Sie damit einverstanden sind. Ja, guten Abend, Dr. Kurz. Ja, Ja, natürlich. danke Mein schön, Name danke ist schön. auch Also, okay, ähnlich. also ja, also ich bräuchte ein paar Informationen über Sie, bevor wir anfangen, okay? Ja, gerne natürlich. Okay, gut. Wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Michael Michael Reis. Reis. Michael Reis. Reis, genau. Okay, also Michael am Ende E wie Emil und A wie so. Michael, also Martha, Ida, Cäsar, Heinrich, Ja. Anton, Emil, Ludwig, Okay, Michael. Anton, Emil. Und Nachnamen, können Sie bitte Ihr Nachname buchstabieren? Mein Nachname ist Reis. Richard, Emil, Ida, Siegfried, Siegfried. Ach so, am Ende Doppel-Z. S. Siegfried, Siegfried, also S. Reis. Okay, am Ende Doppel-S. Okay, vielen Dank. Wie alt sind Sie, Herr Reis? Ich bin 54 Jahre alt. 54 Jahre alt. Können Sie bitte das Ihr Geburtsdatum aufgeben? Mein Geburtsdatum ist 18. April 1968. 18. April 1968. Ja. Okay, wie schwer sind Sie? Oh, ich habe ein bisschen zu viel. Ich glaube, im Moment sind es 95 Kilo. 95 Kilogramm, okay. Wie groß sind Sie, Herr Reis? Ich glaube, als ich mich zuletzt gemessen habe, waren es 1,76 Meter. 76, okay. Vielen Dank für alle Informationen, Herr Reis. Ja, was ist passiert also? Welche Beschwerden führen Sie hierher heute, Herr Reis? Herr Dr. Kurt, also seit 2 Tagen bekomme ich irgendwie schlechte Luft. Wenn ich versuche einzuatmen, dann klappt es nicht so. Ja. Okay, ich verstehe. Seit 2 Tagen haben Sie schlechte Luft, richtig? Ja. Ja, wissen Sie, also also Probleme haben, wie zum Beispiel Erkältung oder so ähnlich? Nein, Erkältung habe ich jetzt in letzter Zeit nicht gehabt. Ich habe im Winter immer wieder Erkältungen, aber die letzte, die liegt jetzt seit 3 Monaten zurück. Aber seit 2 Tagen merke ich, wenn ich versuche, etwas tiefer Luft zu holen, dann geht das nicht. Ja. Und Okay, haben Sie Schmerzen beim Einatmen? was mir auffällt, ist, dass ich so im linken, an den linken Rippen, da tut es mir weh und es strahlt so ein bisschen nach vorne aus. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich versuche einzuatmen, dann sticht es auch dort und dann ist es ein komisches Gefühl. Also stechende Gefühl. Ja. Das ist ein Schmerzen, oder? Nur einfach. Naja, das ist schon ein richtiger Schmerz, ja. Und ich kann Schmerzen, dabei, okay. genau, ich kann dabei Okay, nicht Schmerzen. einatmen. Okay, besonders am linken Seite, oder? Auf der linken Seite, genau. Okay, linken Seite, okay. Haben Sie einen Unfall gehabt, Herr Reis? Also sind Nein, nein. Nein, okay, gut. Haben Sie Fieber oder Husten? Fieber und Husten habe ich auch nicht, nein. Nicht, okay. Ja, und also haben Sie Probleme beim Schlafen, oder? Nein, also schlafen kann ich eigentlich ganz gut. Haben Sie keine Probleme Nein, an sich nicht. zum Aber Schlafen? wenn ich mich hinlege, dann ist es auch schwierig, etwas zu atmen, ja. Ach so, okay. Beim Hinlegen Ich kann mich atmen zum Sie nicht Beispiel, gut. genau, ich kann mich zum Beispiel nicht auf die linke Seite drehen. Dann habe ich so ein Druckgefühl auf den Rippen und dann kann ich auch nicht richtig einatmen. Ich muss auf der rechten Seite schlafen. Ach so, okay. Bei der linken Seite haben Sie Druckgefühl Ja. und das wird noch schlimmer. Okay, das ist verständlich. Brauchen Sie zum Schlafen Kissen? Nein, Nein. also ich schlafe eigentlich mit einem Kissen und das reicht mir eigentlich. Nicht. Okay. Okay, Sie haben kein Husten, Sie haben kein Fieber. Okay. Und ja, haben Sie noch andere Beschwerden oder das? Ja gut, ich habe immer wieder auch mal so ein bisschen Rückenschmerzen. Das ist aber fast schon chronisch bei mir. Und Rückenschmerzen, seit wann? auch das habe ich seit Jahren immer wieder. Seit Jahren. Okay, ich verstehe. Gut, und ja, haben Sie, also leiden Sie unter Nachtschweiß oder? Was meinen Sie mit Nachtschweiß? Also ja, schwitzen Sie beim Ach Schlafen? so, nein, nein, nein, das nicht. Okay, kein Problem, sehr gut. Aber ich habe halt immer wieder mal Magenschmerzen, so ein Gastritis und Sodbrennen. Und da muss ich immer wieder mal Tabletten nehmen. Okay, Magenschmerzen und Sodbrennen. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Och, das ist auch schon seit Jahren immer wieder. Auch seit Jahren. Ich habe da öfters auch schon eine Magenspiegelung gehabt. Ach so. Und da hieß es immer, das ist eine Gastritis. Ganz am Anfang hatte ich auch so Bakterien im Magen. Da habe ich Antibiotika bekommen. Aber trotzdem habe ich immer wieder so Magenschmerzen. Okay. Aber aktuell sind Sie gesund oder nehmen Also Sie? im Moment geht es mit dem Magen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Da nehme ich auch Medikamente ein. Das hilft mir ganz gut. Aber es ist eher die Luft, ja. Also ich kriege dann immer auch so eine Aber Panik. ja, richtig verstanden. Gerade nehmen Sie gegen diese Beschwerden Antibiotika ein, oder? Nein, Was? ich nehme für den Magen Medikamente ein. Okay, Sie haben angenommen, das wurde behandelt. Ja, Richtig. vor vielen Jahren habe ich mein Okay, Antibiotika okay, okay, eingenommen. Da hieß es nach okay. einer Magenspiegelung, dass ich Bakterien habe, aber das war vor Okay. circa 10 Jahren. Okay, gut. Ja, Herr Reis, und also jetzt möchte ich über Ihren allgemeinen Zustand einige Fragen stellen. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen, Stuhlgang? Nein, das ist in Ordnung. Da habe ich bisher glücklicherweise keine Probleme. Okay, und sind Sie schwindelig oder haben Sie über? Schwindelig? Nein, nein. Nein, kein Problem. Okay. Ja, und möchten Sie noch andere Beschwerden hinzufügen oder das ist alles? Das reicht, oder? Also mehr will ich nicht haben, Herr Doktor. Ja, das ist, ja, ich glaube so. Okay, gut. Und jetzt Vorerkrankungen. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Also ich habe einen hohen Blutdruck Blutdruck. und da nehme ich zwei Medikamente ein. Okay. Und Seit mein wann? Hausarzt, bitte? Seit wann? Seit wann erleiden Sie Der an? Blutdruck, ach so, ja, so seit 5 Jahren nehme ich da Medikamente. Seit 5 Jahren. Welche Medikamente nehmen Sie ein? Wissen Sie? Oh, da müsste ich nochmal nachschauen. Also ich glaube, das eine nennt sich Bisoprolol. Besoprolol. Bisoprolol, 5 Milligramm. Bisoprolol, Bizo. Biso, Biso. So, Also okay, Bisoprolol, 5 Milligramm. Okay, wie oft? Abends, morgens. einmal am Morgen. Einmal am Morgen, okay. Genau. Okay, und noch andere Medikamente? Und dann habe ich noch eine Candesartan 16 Milligramm. Kandesartan. Ja. Okay. Wie viel Milligramm? Können Sie noch mal sagen? 16 Milligramm. 60 Milligramm. 16. 16 Milligramm, okay. Wie oft? Das nehme ich einmal am Abend. Einmal am Abend, okay. Ja, und ja, also der Bluthochdruck stellt gut ein, oder? Haben Sie irgendwelche Probleme? Also der Hausarzt meint, das ist gut eingestellt, ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Und noch andere Vorerkrankungen? Also, ja, Myokardinfarkt, Ach Blutzuckerschüttung. so, nein, glücklicherweise habe ich jetzt bisher keinen Herzinfarkt gehabt. In den Laboruntersuchungen, die mein Hausarzt macht, waren die Zuckerwerte bisher auch immer in Ordnung. aber Sehr gut. der Hausarzt sagte, mein Cholesterin ist zu hoch und der will, dass ich Medikamente nehme, aber ich will das nicht. Ach so, okay. Wann wurde also erhöhte Cholesterin festgestellt? Also wissen Sie? Ach Gott, das ist schon auch seit vielen Jahren, ich glaube auch schon seit 6, 7 Jahren. Seit 6, 7 Jahren, okay. Nehmen Sie dagegen irgendwelche Medikamente ein oder nur Nein, ich habe ja gerade eben gesagt, mein Hausarzt will mir Medikamente Candesartan? geben. Nein, mein Hausarzt will mir Medikamente gegen Cholesterin geben, aber ich will keine Medikamente. Okay, Sie benutzen nicht die Medikamente. Ich benutze gegen Cholesterin die Medikamente nicht. Okay, welche Medikamente? Gegen Cholesterin. Er will mir gegen Cholesterin Medikamente geben, aber die nehme ich nicht ein. Die will ich nicht. Wir haben Sie möchten nicht Medikamente einnehmen. Genau, gegen Cholesterin nehme ich keine Medikamente, ja. Okay, also das heißt, seit 6 Jahren stellt die erhöhte Cholesterin nicht ein, oder? Also Sie benutzen nicht Medikamente? Nein, genau. Es ist Okay. nicht eingestellt, nein. Ach so, okay. Warum möchten Sie die Medikamente? Ja, ich habe gehört von meinen Nachbarn und Freunden, dass das Nebenwirkungen machen kann und dass diese Medikamente nicht so gut sind. Da habe ich Angst, deswegen will ich das nicht. Aber Sie wissen, dass die erhöhte Blutfettwerte gegen also irgendwelche Erkrankung sehr also schlecht also ist. Und deshalb so sollten diese Ja, Herr Doktor, wenn Sie das so ansprechen, gegen welche Erkrankungen ist es nicht so gut? Oder was ist das ja, Risiko? ja das ist sehr Risiko für wie zum Beispiel ja auch Myokardinfarkt. Also Sie sind 54 Jahre alt. Das also verursacht also Arteriosklerose. Also ich meine Atherosklerose, was ist das? ja, das ist also Verkalkung. Also im Ah, okay. ja, das ist sehr gefährlich und auch das verursacht Diabetes oder so ähnliche Symptome oder Erkrankungen. Cholesterin macht Diabetes? Also nicht macht, aber das ist also komplexe Situation, verstehen Sie? Und deshalb Okay. Cholesterinwerte, Bluthochdruck und Blutzucker Werte, das ist sehr wichtig. Also das sollte zusammenstellen und deshalb sollten Sie auch darauf achten. Deshalb nach also Aber ich denke, ich bin noch zu jung, ja. Also ich bin noch 54, ich möchte keine nicht so viel ja, Medikamente Sie einnehmen. aber Ich würde gerne noch ein bisschen warten. ja, ich verstehe Sie ganz genau, Herr Reis. Also Sie machen Angst gegen eventuelle Nebenwirkungen. Okay, aber Ich habe Angst wegen den Nebenwirkungen. ja, ich verstehe. Aber ich habe Angst auch für Ihre Gesundheit. Also noch andere Probleme. Deshalb müssen wir nach dem Anamnesegespräch noch ausführlich darüber sprechen. Okay? Das können wir gerne machen, ja, aber ich Können will. Sie mir Ihr Hausarztname verraten? Also, wer ist Ihr Hausarzt? Das ist Dr. Zanacci. Doktor Zanacci. Können Sie bitte also. Siegfried Anton, Nordpol Anton, Tina, Christoph, Ida. Zanacci. Okay, gut. Wo liegt Ihr Hausarzt? Also wo welche Stadt oder Wie bitte? Wie ist die Frage? Ich habe sie nicht. also wo genau, also wo welche Praxis oder welche Stadt Ach befindet so, er ist in Mannheim. Mannheim. Okay, gut. Okay, gut, ja, ich spreche mit Ihrem Hausarzt und dann ja, können wir auch über diese Thema nochmal sprechen. Okay? Sie können gerne mit meinem Hausarzt reden, aber ich bleibe Ja, dabei, dass meine das ist wichtig, also okay, Ja. Herr Reis. Und noch andere Vorerkrankungen, also das ist alles, Cholesterinwerte und Bluthochdruck. Ansonsten ist soweit bisher alles in Ordnung. Okay, sehr gut. Und ja, sind Sie schon mal operiert worden? Also, ich meine, Blinddarm oder ja, Ja, Gallen. als Kind bin ich mal operiert worden, aber ansonsten nicht. Welche Operation hatten Sie? Nicht erinnern. Ja, der Blinddarm ist operiert worden, ja. Blinddarm-Operation, okay. Wie Ja. alt waren Sie? Also erinnern Sie? Erinnern wahrscheinlich 12 Jahre alt oder so. 12 Jahre, okay. Sind Sie diese Operation komplikationslos verlaufen oder hatten Sie? Kann mich jetzt nicht erinnern. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es Okay. das gab, Okay, aber gut. Gut. Noch andere Operationen? nein, im Moment nicht. Okay, gut. Ja, jetzt, also bisher haben Sie gesagt, dass Sie Bisoprolol 5 Milligramm und Candesartan 16 Milligramm einnehmen. Ja. Okay, und noch andere Medikamente nehmen Sie, also Nein, Regnissi oder das mit. reicht auch. Mehr will ich nicht. Okay, gut, ja, gut, sehr gut. Ja, jetzt Allergie, also Herr Reis, ja. Haben Sie irgendwelche Allergie? Also ich meine, wie zum Beispiel Kontrastmittelallergie oder Gräser, Pollen, Hausstaubmilben? So, wenn Sie mich so fragen, ich habe gegen einige Pollen wie die Erle und Birke und Haselnuss. Erle, Haselnuss und noch andere? Birke. Birke, Pollenallergie. Okay. Wie äußert sich die Allergien? Also wissen Ja, da bekomme ich, da läuft mir die Nase, meine Augen brennen. Nase, Augen brennen. Medikamente und manchmal sogar auch ein Spray nehmen. Manchmal bekomme ich auch Schwerluft. Und Luftnot haben wir. Ja, manchmal, ja. Okay, Nase und Augen brennen und Luftnot. Okay, welche Medikamente nehmen Sie dagegen ein? Also was mir gut hilft, ist dieses Cetirizin. Cetirizin, okay. Welche Dosierung wissen Sie? Oh, das weiß ich nicht. Das ist eine Tablette, die hole ich aus der Okay, Apotheke. aber nur bei Bedarf. Also. Okay. Ja. Okay, gut. Und noch andere Allergien? Nein. Nein, also Milchzucker, wie zum Beispiel, Ach oder? so, nein, Nein. nein. Nein. Ja, gut. Ja, können Sie mir sagen, ob Sie rauchen, Herr Reis? Ich rauche, nein. Nie. Nein. Sehr gut, sehr gut. Das Glücklich. freut mich also, dass Sie haben sehr Darauf gut danke. gemacht. Also, okay. Und trinken Sie Alkohol? Manchmal, ja. Ich Manchmal. Was trinken Sie manchmal oder was meinen Sie? mag gerne Rotwein. Rotwein, okay. Und Abend manchmal und manchmal auch ein Bier, aber ja, ganz also was meinen Sie? Bei nur Party oder am Wochenende oder ein Glas oder ein Fleisch? ja, genau, also nicht immer heißt, wenn man mal zum Essen geht oder bei einer Feierlichkeit, dann Okay, trinkt. nur zu bestimmten Anlässen. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Und ja, diese Frage ist Routinefrage, Herr Reis. Konsumieren Sie Drogen oder haben Sie davor? Droge? Ja. Nein, also meine schlimmste Droge sind Chips und Schokokekse, wenn die Ach da sind. so, okay. Nicht viel, aber Das ist für alle ist die andere Droge, kein Problem. Drogen habe ich jetzt nicht, nein. Okay, das ist für mich, also das geht auch für mich. Okay. Und deshalb, ja, Sie machen keine Sorgen. Und was machen Sie beruflich, Herr Reis? Ich arbeite im Büro. Büro. Ja, ich bin Also Projektmanager. Projektmanager. Also Sie sitzen, also Sie haben eine sitzende Berufstätigkeit, oder? Ja, ich bin meistens im Büro, ja. Okay. Haben, also leiden Sie unter Stress oder wie ist Das das? haben wir genug, ja. Also bei der Arbeit ist schon immer viel zu tun, ja. Okay, Sie sind damit zufrieden, also kein Problem. Das heißt zufrieden, ja. Natürlich, ich liebe meine Arbeit. Okay, sehr gut, sehr gut. Und Manchmal sind ist es Sie? ganz Okay, gut. Sind Sie verheiratet? ja. Okay, und haben Sie Kinder? Wir haben zwei Kinder, ja. Zwei Kinder, okay, sehr gut. Sind Sie gesund? Die Kinder, meinen Sie? Ja. Ja, glücklicherweise, die haben bisher keine Erkrankungen, denen geht es ganz gut, ja. Okay, sehr gut. Ja, also jetzt möchte ich also über Familienanamnese einige Fragen stellen. Also leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern leben noch, ja. Sehr gut. Sind Sie gesund, Vater, Mutter oder Geschwister? Also denen geht's gut. Ich sage mal so, natürlich haben sie so ihre kleinen Wehwehchen. Wie bitte? Ihr Vater oder was meinst du? Ja, also sie haben so ihre kleinen Wehwehchen. Also das heißt, da, sie haben ihre Erkrankungen, aber ihnen geht es gut. Also welche Erkrankungen können Sie noch mal sagen? Ich habe nicht ge gut gehört. Mit Wehwehchen meint man, dass die kleine Erkrankungen haben, also Alterserscheinungen. Okay, kleine Erkrankungen. Was meinen Sie also? Herzprobleme oder Lungenprobleme? Dass, wenn Sie mich aussprechen lassen, Herr Doktor, dann kann ich das auch sagen. Sie unterbrechen mich die ganze Zeit, Herr Doktor. Sie müssen mir Zeit geben, dass ich sprechen kann. Okay. Also, mein Vater hat einen hohen Blutdruck, nimmt auch Medikamente. Okay. Und er hat so langsam auch so ein bisschen Knieprobleme. Das heißt, wenn er steigt oder so, dann hat er Schmerzen. Und die Augen sehen wohl auch nicht mehr so gut. Er meint, dass er bald operiert werden muss. Operiert und, werden muss, okay. Ja, und meine Mutter, die leidet schon seit vielen, vielen Jahren über chronische Darmprobleme. Das heißt, sie muss da manchmal Medikamente nehmen. Sie hat oft auch Verstopfungen und Verdauungsprobleme. Mhm. Okay, das ist verständlich, ja. Okay, gut. Knieprobleme, haben Sie gesagt, also was meinen Sie, das ist eine Entzündung oder also ein... Nee, wahrscheinlich Arthrose. Arthrose, okay. Mhm. Okay, gut. Und Bluthochdruck, und seit wann hat Ihr Vater? Och, das weiß ich jetzt nicht, das ist auch schon, glaube ich, fast seit 30 Jahren, glaube ich. Okay, und Augenprobleme, das ist ein also grauer Star oder grüner Star oder wegen Diabetes? Da bin ich jetzt überfragt. Er okay, meinte, dass er da bald operiert werden muss. Aber ich glaube, das war der graue Star, was er hat. Ja. Graue Star, okay. Mhm. Aber noch nicht operiert worden, also eine Planung. Nee, das ist noch geplant, das steht noch okay. an. Okay, okay, gute Besserung, also im Voraus. Also. Mhm, danke. Und okay, und chronische Darmprobleme hat Ihre Mutter, also was meinen Sie, das ist ein Krebs oder ein gutartiger Tumor oder ein Entzündung? Nein, nein, Tumor hat sie jetzt nicht, das habe ich nicht gesagt. Sie hat einfach nur Darmprobleme, sie hat Verstopfungen, Blähungen nicht, und nicht so schlimm. Nie im Griff. Ja gut, mhm. manchmal ist es schon schlimm für sie, also sie hat da manchmal Schmerzen, okay, es geht nicht so gut. Ja, okay, noch möchte eine Frage stellen. Haben Sie Geschwister? Ich habe noch eine Schwester, ja. Okay, ist sie gesund? Ich muss mal überlegen. Soweit ich weiß, hat sie jetzt keine Beschwerden, nein. Keine Beschwerden. Mhm. Okay. Gut, ja, also Herr Reis, ich denke, ich habe erst alle für mich wichtige Fragen gestellt. Ja, Sie haben aber viele Fragen heute gestellt, Herr Doktor. Aber ja, für Ihr Gesund, also um eine richtige Diagnose stellen zu können, ist das sehr wichtig. Also. Ja, ja. Und wissen Sie schon, warum ich jetzt diese Luftnot habe? Ja, das ist, ja, bisher haben Sie so viele Informationen gegeben, das ist richtig, Herr Reis, aber ja, das ist nicht genug, also so, um immer eine... Immer noch nicht genug? Jetzt haben Sie so ja, leider, das ist nur Anamnesegespräch, das ist nur auf eine, das war eine Aufnahmegespräch. Natürlich habe ich einige Verdachtsdiagnosen, aber okay. Jetzt kann ich nicht so viel sagen, okay? Das ist nicht bestimmte Symptome, also zu einer Diagnose entscheiden zu treffen. Aber ja, ich möchte Sie zuerst Körperuntersuchung, okay? Okay. Danach mache ich eine Laboruntersuchung. Ein Kollege wird bei Ihnen Blut abnehmen, okay? Das ist okay, das finde ich gut, ja. Ja, und dann, ja, es sollte eine Röntgenaufnahme, gegebenenfalls Computertomographie, vielleicht MRT. Ach Gott, das machen Sie alles heute Abend, oder? Es kommt darauf an, also Herr Reis, in erster Linie sollte ich Sie zuerst Körperuntersuchung, ja, danach sprechen wir noch darüber, okay, aber natürlich, ich spreche mit meinem Oberarzt, dann... Aber ich muss nicht im Krankenhaus bleiben, oder? Weil ich will nicht im Krankenhaus bleiben. Ja, also, ich denke ja, aber es kann sein. Und ja, deshalb, will ich nicht im Krankenhaus bleiben. Sie möchte nicht Krankenhaus bleiben. Nein. Ja, ja, aber wenn es erforderlich ist, also ja, Corona und so weiter und so. Also ich möchte nicht Corona. Also Corona ist überall, also. Ja, deswegen. Im auch also draußen und ja. Also machen Sie sich keine Sorgen, okay? Also Sie haben gut gemacht, also Sie sind im Krankenhaus. Ja, ich mache mir schon Sorgen, meine Freunde. Ja, ja, ja. Und drei Wochen im Krankenhaus. Unser Krankenhaus ist sehr gut. Ja, sie war hier in diesem Krankenhaus. Sie musste an einem Leistenbruch operiert werden und dann hat sie im Krankenhaus Corona bekommen. Also Ja, Ja, das ist ist das nicht, Herr möglich. Doktor? Das ist möglich. Aber wie ich gesagt habe, ist das Risiko, also die steht das Risiko überall. Also auch draußen, auch Hause, auch Krankheit. Okay. Ja, das ist mir schon klar, aber wenn es Ja, nicht sein muss, zuerst. möchte ich nicht gerne im Krankenhaus bleiben, Ja, richtig? okay. Ich Also. wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie feststellen können, was ich habe. Und ich würde dann schon gerne nach Hause gehen wollen. Okay, gut, also danach können wir nochmal spielen, okay? Also Okay. jetzt aber, ja, machen wir einige Untersuchungen. Aber ja, wenn Sie nicht möchten, natürlich, also haben Sie recht, also mit einem Papier diese Untersuchung ablehnen, also das ist kein Problem. Okay? Aber ich empfehle Ihnen, im Krankenhaus zu bleiben. Die Untersuchungen lehne ich nicht ab. Ich sage nur, dass ich nicht gerne im Krankenhaus bleiben möchte, Okay, wenn ich ich meine, okay, ich verstehe. Also ich meine, nach der Untersuchung also, sollten wir, also machen wir, Entschuldigung, entscheiden wir einige über einige Ideen treffen, okay? Dann empfehlen wir Ihnen also, ob Also Sie Sie mit. meinen, wir machen jetzt erstmal die Untersuchungen und dann sprechen wir nochmal. Ja. Okay, ja, Das dann ist können eine wir gute sprechen. Idee, finde ich gut, ja. Dann, ob können, also dann, ja, wir können einfach schauen, ob Sie im Krankenhaus bleiben sollten oder müssen, okay? Alles klar. Okay, Das hört sich gut. mal besser an, ja. Vielen Dank. Okay, gut. Und dann nehmen Sie sich das. Okay, dann, ja, ich gebe Gut, Ihnen danke. Bescheid. Ich habe so ein bisschen Angst wegen dem Herzen. Schauen Sie auch danach auch nochmal, oder? Ja, das ist möglich. Also wir planen eine KG, eine Echokardiografie auch. Also, okay, Ah, das ist gut. Das machen Sie alles heute. alles wird gemacht, okay? Machen Sie sich keine Sorgen. Okay. Okay, gut. Gut, danke, Herr Doktor. Wo soll ich Platz nehmen? Ja, also draußen, also geht ein Wartezimmer, okay. Wenn Sie möchten, können Sie einfach die Kollegen. Im Wartezimmer, okay. Wunderbar. Gut, danke schön. Dann nehme ich im Wartezimmer Platz. Okay, danke schön. Okay. Gut. Ein anstrengender Patient. Ja, das ist immer möglich, ja, kein Problem. Wir müssen also damit zurechtkommen. Sehr gut. Okay, machen wir dann jetzt eine Übergabe an den Oberarzt. Ja, Übergabe, aber ich würde ein paar Fragen stellen. Also eigentlich habe ich nicht richtige, gute Diagnose. Das ist für mich neu. Also nicht, also unsere, nicht, das ist unser Fall in München. Deshalb Ja, okay. kann ich nicht direkt denken, also welcher Fall. Also. Wollen Sie jetzt noch ein paar Minuten Überlegung, eine Bedenkzeit? Nein, ja, vielleicht wir können zusammen eine Entscheidung treffen, oder? Also Ja, das. deswegen, klar, also ich würde vorschlagen, ich bin jetzt der Oberarzt. Sie stellen mir jetzt erstmal Ihren Patienten vor, Herr Dr. Kurz. Und Ja, dann können wir uns okay. gemeinsam überlegen, was die Arbeitsdiagnose ist oder die Okay, gut. Ja, wir können dann Verdachtsdiagnose. verhandeln. Okay, wir können Aber dann wenn Sie jetzt verhandeln. noch ein paar Minuten brauchen, Nein, um Ihre nein, Anamnese nein, da nein. zusammenzufassen, Nein, dann kann nein, ich wir mich auch können. gerne mit den anderen Kollegen unterhalten. Also, ich kann direkt anfangen, kein Problem. Aber wenn Sie möchten, können Sie einfach Ich sprechen. habe Zeit, deswegen bin ich da. Dann machen Sie bitte jetzt mal Ihre Übergabe. Was für einen Patienten haben Sie heute angenommen? Bitte schön. Okay. Also, ja, guten Tag. Ich möchte Ihnen heute gerne den 54-jährigen Patienten Herr Reis vorstellen. Er ist am 10. April 1968 geboren. Er ist 95 Kilogramm schwer und 1,76 Meter groß. Ja, Herr Reis stellte sich heute wegen seit 2 Tagen den bestehende inspiratorische Dyspnoe bei uns vor. Respiratorische Ist inspiratorische. Dyspnoe. Inspiratorische. Menschen, ja. Inspiratorische oder ja, vielleicht stellte sich heute wegen einer Dyspnoe vor. Inspiratorische Der Patient klagt über besonders beim Einatmen diese Beschwerden. Auch Wo sind die Schmerzen beim Einatmen? ja, die Schmerzen seien besonders am linken Rippenbogen aufgetreten und die Schmerzen hätten in vorne Seite gestrahlt. Vor, ja, also strahlen ventral aus oder Richtig. Oder sternal aus, ja, okay. ja. Sie habe ventrale, ja, sie habe ventrale Ausstrahlung. Ja. Ja, und der Patient berichtete, dass er beim Hinlegen also sich noch schlecht fühle. Deshalb also sollte er auf die linke, also auf die ja, rechte Seite schlafen. Und er verspüre bei der linken Seite Druckgefühl. Und seit 5 Jahren habe der Patient chronische Lumbalgie oder ja. Lumbalgie. Rückenschmerzen hat der Patient gesagt, aber Ah ja, okay. In welcher Höhe haben die jetzt nicht gefragt? der Patient hat gesagt, also Rückenschmerzen. Ja, aber in welcher Höhe ist es? Die Halswirbelsäule, Ja, die richtig. Also vielleicht, Brustwirbelsäule, ist es ich die sollte Lendenwirbelsäule? fragen. Ja, ich sollte Also fragen. das haben die nicht nachgefragt, oder das können sie Ja, ja also noch okay, machen. bei der Das ist kein Problem. Körperempfindung, ja, richtig, sollte ich fragen. Ja, der Patient habe seit vielen Jahren Rückenschmerzen. Ja, die vegetative Anamnese sei unauffällig. An Vorerkrankungen seien seit 5 Jahren arterielle Hypertonie. Seit ja, circa 6, 7 Jahren eine Hypercholesterinämie bekannt. Aber die Hypercholesterinämie wurde nicht behandelt. Sei nicht behandelt worden, weil der Patient nicht Medikamente einnehmen möchte. Einnehmen möchte, okay, Ein, ja. Entschuldigung, einnehmen möchte. Ja, also mit 12 Jahren habe der sich eine Appendektomie unterzogen. Die Medikamentanamnese ergab die regelmäßige Bisoprolol 5 Milligramm morgens und Candesartan 16 Milligramm abends. Ja, okay. Ja, also der Patient habe eine Pollenallergie mit also, ja, brennende Augen und Nasen sowie Dyspnoe. Wie nennt sich das mit brennenden Augen oder Nase? Ja, also Rhinitis, also vielleicht, oder Ja, Rhino ein Rhinitis wäre besser, mit oder Rhinokonjunktivitis und Konjunktivitis, okay. ja, Rhinokonjunktivitis und mit Dyspnoe, ja. Ja, deswegen verwende er bei Bedarf Cetirizin-Tabletten. Okay, also ein Antiallergikum. Ja, richtig. Und also Entschuldigung, Nikotin und Drogenkonsum wurden verneint. Er trinke Rotwein oder manchmal Bier zu bestimmten Anlässen. Verheiratet, habe 2 Kinder, sie sind gesund und er arbeitet im Büro als Projektmanager. Okay. Okay, gut. Und ihr Vater leidet an Dein Vater. Entschuldigung, ja, sein Vater leidet an einer arteriellen Hypertonie. Er habe am Knie, also Gonarthrose oder ja, Arthrose Eine Gonarthrose, jawohl. und Katarakt. Okay. Und deswegen ja, wird eine Operation geplant. Wird vorgenommen oder ist eine Operation geplant? Ja, deswegen ist eine Operation geplant, ja. Genau. Ist geplant, ja, richtig. Okay, und seine Mutter habe seit vielen Jahren ja, also irgendwelche Darmerkrankung, deswegen habe sie Obstipation und sie nehme dagegen Medikamente ein. Er hat eine Schwester, sie sind gesund, ja, sie habe keine Erkrankung. Ja, also, ja, aufgrund von der bisherigen Anamnesenangaben gehe ich von, ja, atypische Eine was? Eine? Pneumonie. Von einer atypischen Pneumonie. Ja, als Differentialdiagnosen kommen, also, ja, Herzinsuffizienz oder vielleicht Skoliose. Haben Sie gefragt, ja, okay, also das sind jetzt die Differentialdiagnosen, aber haben Sie den Patienten gefragt, ob er eine instabile AP hat oder Ödeme in den Instabile? Beinen, instabile AP, also Angina pectoris? Ja, eigentlich. Sie haben nicht gefragt. Okay, haben Sie Was ist? gefragt, wenn Sie an Herzinsuffizienz denken, wonach müssen Sie noch fragen? Ja, deshalb habe ich Ob gefragt. er Ödeme in den Beinen hat, das haben Sie nicht gefragt. Ja, der vielleicht ja, ich muss. Aber das wäre Ihnen sicherlich bei der körperlichen Untersuchung dann aufgefallen, Ja, richtig. dass er eine Das, Ödeme ja, hat. wir können bei der Untersuchung beurteilen, ob der Patient hat oder nicht. Ja, das ist aber ja einfach Differentialdiagnosen. Und Okay, woran denken Sie ja, noch? Woran denken Sie noch? also was meinen Sie? Also die beide Weitere oder andere weitere. Diagnosen? Was kann es noch sein? Vielleicht können die anderen Kollegen und Kolleginnen auch noch helfen. Also es kann auch vielleicht Multiples Myelom. Okay. es Nicht kann auch eine unbedingt vielleicht Lukens. ja, Unfall sein. Also vielleicht der Patient hat ja linke Seite gegen irgendwas gestoßen und deshalb Aber ja. Sie haben doch den Patienten gefragt, der hat doch keinen Unfall gehabt. Ja, kein, ja, also das ist, also der Patient ist 54 Jahre Ja. alt. Am linken Seite hat der Patient Schmerzen Auf und der linken Seite hat auf er der linken Schmerzen. Seite Schmerzen und Einatmen. Das kann ein, also zweiseitiger Misruptor sein. Das ist ein, vielleicht Eine was kann es sein? Eine? zwei. Eine Milzruptur. Ja. Zweiseitige Misruptur, also das ist vielleicht Okay. nicht, ja, in erster Linie. Aber er hat ja kein Trauma, haben Sie gesagt. Er hat ja Ja, kein. richtig, da kein Trauma, aber ja, wie ich gesagt habe, vielleicht. Aber er ist doch im Moment kreislaufstabil. Normalerweise, wenn er Ja, aber eine wie ich gesagt Ruptur habe, hat. das kann auch eine zweiseitige Misruptur sein. Also am Anfang bleibt also intakt und der Patient hat nicht bemerkt. Vielleicht der hat irgendwas gestoßen, aber das hat Aber das muss ja schon ein heftiger Stoß sein, ja? So eine Milzruptur geht ja nicht einfach so. ja, der Aber Patient gut, lassen wir mal Alter, stehen. ja, das Alter Wir können und ja mit ja, einer es Sonographie kontrollieren und schauen. ja, richtig. Also das ist so wenige Okay, was kann es noch sein? Was ganz Einfaches. Vorhin kamen ein paar Vorschläge von den Kollegen. Da war das, glaube ich, sogar dabei. Ja, Pneumothorax auch, also ja, wegen der. Ja, auch eine Möglichkeit. Aber ja, also wenn es Pneumothorax eine Möglichkeit ist, auch Misrupte einen Pneumothorax. Aber ja, spontan Ja, Pneumothorax. ich sage ja, das ist eine von seltenen Möglichkeiten, aber Ja, das kann daran zu sein. denken. Natürlich, kann schon mal sein, ja. Okay, ja, richtig. COPD, also der Patient ja, raucht nicht und ja, COPD ist nicht. Genau. Aber klar, muss man dran Es kann denken, aber sein, natürlich. eher Ja, er unwahrscheinlich. unwahrscheinlich wie Mist, aber es kann auch sein. Ja. Als weiteres Vorgehen schlage ich Folgendes vor. Ja, nach der Vitalparameterüberprüfung und der körperlichen Untersuchung plane ich eine Laboruntersuchung, also mit Bestimmung von ja, kleines Blutbild, ja auch Entzündungsparameter, Nieren- und Leberwerte, auch Schilddrüsenwerte, sowie also FIT und T3, T4. Auch Erythrozyten, Gerinnungsparameter. Ja, danach sollten eine Röntgenaufnahme. Machen Sie auch Herzenzyme mit? Wie bitte? Herzenzyme. Ja, natürlich. Es kann, ja, das sollte ein Herzenzyme. Welche sind das? Herzenzyme, wie zum Beispiel Troponin, TMB, also Troponin-T, Troponin-TKMP, TKMP, ja. Jawohl. Das kann, das sollte überprüft werden. Was würden Sie noch mitmachen, wenn Sie schon Blut abnehmen? Welche Laborparameter in Bezug auf die Lunge oder eine Lungenembolie? Ja, Lungen, also zur Lungenembolie also auszuschließen, wäre es wichtig, Dedimer, also Dedimer, richtig, würde ich mitmachen, Dedimer, ne? ja richtig, Dedimer zu überprüfen, ja, da natürlich. Ja, und Röntgenaufnahme, EKG sollte, Genau, Röntgen und EKG sind wichtig, genau. ja, natürlich. Und ja, der Patient klagte über Luftnot und auch also Sehr Blutgasanalyse gut, ja, so eine kleine Blutgasanalyse auch wäre, ja, wäre keine Frage. sicherlich sehr sinnvoll, genau. Ja, Und das ist. damit können Sie eigentlich relativ vieles ausschließen Ja. beziehungsweise unterstützen und dann würden wir das weitere Vorgehen oder das weitere Prozedere nochmal besprechen. Ja, das ist richtig. Genau, aber eine Diagnose, die der Patient eigentlich haben könnte, haben Sie bisher immer noch nicht gesagt. Was ganz einfach ist. Ganz einfach, ja, ich glaube daran, aber ja. Ich schaue mal in dem Chat, ob es dabei ist. Es gibt dabei, oder? Ja, es ist dabei. Dorsalgie. Was passt zur Dorsalgie? Da ist aber noch genauer. Schauen Sie mal im Chatverlauf, da ist es dabei. Rippentumor oder Entzündung. Nicht Rippentumor. Rippentumor gibt es. Also Multiple Myeloma. Nein, was ist dieses Interküst? Was ist das? Interkostale Interkostalneuralgie, genau. Was ist das? Ja, Wer hat also es geschrieben? Wer hat es geschrieben? Wer soll es beschreiben? Firdevs. Eine Frau Dr. Fildevs. Frau Doktor, was ist eine Interkostalneuralgie? Wo ist sie denn? Ja, Ich höre nichts. Hören Sie mich jetzt? Jetzt ist es besser. Jetzt. Also, was ist eine Interkostalneuralgie, Frau Doktor? Eine Schmerzgefühl. Man fühlt sich in ihrem interkostalen Bereich, besonders beim Drücken, verschlechtert ist. Ja. Also Sie wollen sagen, das ist eine Reizung der Rippennerven. Ja. Genau, ganz einfach. Danke. Genau. Also, Herr Doktor, kurz, das ist eine Reizung der Rippennerven. Woher kommen die Rippennerven? Aus der Wirbelsäule. Die kommen aus der Wirbelsäule, gehen entlang der Rippen und ziehen nach vorne. Ja? Okay. Das Also wir werden heißt, gleich. meistens hat man, wenn man Rückenschmerzen hat, also eine Dorsalgie oder Muskelverspannungen, dann können diese Rippennerven gereizt werden und diese Schmerzen strahlen dann von Rücken bis nach vorne in der Brust aus. Bei jeder Thoraxbewegung, wenn Sie ein- und ausatmen, und bei jeder Bewegung des Thorax, der Patient hat ja gesagt, wenn er sich auf die linke Seite hinlegt, dann schmerzt das, dann tut es ihm weh. Das heißt, bei jeder Reizung der Rippennerven können diese Schmerzen stechend sein. Und das ist meistens einfach eine ganz einfache Sache. Verspannung der Rückenmuskulatur, eine leichte Erkältung oder Sie haben was Schweres gehoben. Lange sitzende Tätigkeit, man arbeitet da im Büro, hat auch ein bisschen Stress. Also ich denke, dass er einfach eine Interkostalneuralgie hat. Das Ja. blockiert beim Einatmen. Wenn man tief einatmen möchte, dann blockiert das und dann kann er nicht richtig durchatmen und das macht manchmal auch Panik, Unruhe, Atemnot und so steigern sich die Menschen. Ja, richtig. Das kann sein, ja, das ist vernünftig. Also es gibt ein Sprichwort, das heißt, was wenig ist, ist wenig und was viel ist, ist viel. Das heißt, eine Milzruptur oder andere Sachen können natürlich sein, aber das ist eher seltener oder ist unwahrscheinlich. Ja. Natürlich muss man dran denken, das ist richtig. Also meine Arbeitsdiagnose wäre als erstes mal eine interkostale Neuralgie. Die zweite Diagnose, was ich ausschließen würde, wäre ein Herzinfarkt oder ein akutes Koronarsyndrom, denn er ist 54 Jahre alt, er hat einen Hypertonus, er hat eine Hypercholesterinämie, er hat eine positive Familienanamnese, der Vater ist auch an Hypertonus erkrankt, daher würde ich natürlich auch einen Herzinfarkt als erstes ausschließen mit einem EKG. Röntgenthorax ist auch gut, damit kann ich sehen, ob da ein Pneumothorax ist, ob da eine Pneumonie da ist. Natürlich kann auch eine Pneumonie oder eine atypische Pneumonie sich auch so äußern, ganz klar. Das ist schon mal ganz gut. Da müsste man aber im Labor ein hohes CRP erwarten. Ja, das ist richtig. Genau. Gut, jetzt habe ich mich ein bisschen geärgert, glaube ich, gell, Herr Doktor? Nein, das war sehr gut. Vielleicht ein, zwei Punkte. Sie sind Facharzt für was? Gerade nicht. Also nur einige Zeit als Notarzt in der Türkei gearbeitet. Aber jetzt nur ein paar. Also Sie sind noch in der Ausbildung. Wie bitte? Sie sind noch in der Ausbildung gewesen, als Assistenzarzt. Ja. Jetzt denke ich, nur zweimal Hospitation gemacht. Okay. Also, vielleicht ein paar Punkte. Sie sprechen das schon ganz gut, die deutsche Sprache. Manchmal verwechseln Sie männlich und weiblich, er und sie. Sie sind manchmal zu hektisch, zu schnell. Sie lassen den Patienten nicht ausreden. Sie unterbrechen den Patienten. Das ist nicht gut. Sie müssen den Patienten aussprechen lassen. Sie unterbrechen den Patienten. Wenn der Patient ja, erzählt, also, dann sagen Sie mal, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Und unterbrechen den Patienten. Ja, warum also? So wie jetzt zum Beispiel, Sie unterbrechen den Patienten. Abwarten, zuhören und dann reden. Okay. Ja, also normalerweise gibt es nervöse oder sehr sprechende Patienten und wir simulieren das. Verstehen Sie? Und deshalb wollte ich so sagen, wir haben 20 Minuten. Und, ja, ich weiß. Ja, und deshalb, also ich möchte so schnell wie möglich so viele Informationen vom Patienten. Trotzdem ist es natürlich nicht sehr höflich und nicht so freundlich dem Patienten gegenüber, wenn man sie unterbricht. Ja, das ist richtig. Ja, bei der Familienanamnese habe ich bemerkt, also am Anfang habe ich wegen des Internet nicht gehört. Sie haben nur kleine Erkrankung so ähnlich gesagt. Ich habe gedacht, dass sie... Genau, das wollte ich sagen, was es bedeutet. Das habe ich ganz bewusst auch gesagt. Kleine Wehwehchen ist auch so ein Ausdruck in der deutschen Kleine Sprache. Kleine Wehwehchen, was ist das? Wehwehchen, das heißt, wenn du Schmerzen hast, dann sagst du, es tut mir weh. Wehwehchen, okay. Und? Darf ich ausreden? Also man sagte, es tut mir weh, W-E-H, wehtun. Das bedeutet Schmerzen haben. Und mit kleinen Wehwehchen meint man, er hat kleine Erkrankungen oder einige. Okay. Ich habe gedacht, dass Sie irgendwelche Erkrankung sagen und wegen Problem, ich habe nicht gehört und deshalb vorbeikommen, also andere Situation. Deshalb zweimal, ich möchte Sie unterbrechen. Also, kein Problem. Okay, ja, aber kein Problem. Genau. Also ich wollte Sie jetzt nicht ärgern, aber ich wollte Sie ein bisschen als Arzt herausfordern. Ja, das ist... sehr gut. Aber Sie machen das sehr gut, ganz toll. Danke. Wann ist bei Ihnen die Prüfung? 18. 18. März. Ah, dann ist es also in so zwei